إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Ja, weil in Allahs Schöpfung ist jede kleinste Teilchen, jede Dharra. Dharra ist Körnchen, Atom, das kleinste von etwas. Ja, deswegen, wenn ich jetzt Dharra sage, dann wisst ihr, das kleinste, was von irgendetwas geben kann. Jede Dharra in der Schöpfung erkennt Allah und ergibt sich ihm mit freien und frohem Herzen. Ja, nur der Mensch und die Dschinn, die folgen ihrem Ego und ihrem Stolz und verweigern Allah. Deswegen sagt Allah, die sind völlig, in der ganzen Schöpfung sind die am schlimmsten, die ungläubig sind. Ja, weil sonst keiner so ist wie diese. Mit denen du eine Verpflichtung eingegangen bist, die aber dann ihre Verpflichtung jedes Mal brechen und nicht gottesfürchtig sind. Wenn du nun auf sie im Krieg triffst, dann verscheuche mit ihnen diejenigen, die hinter ihnen stehen, auf dass sie bedenken mögen. Und wenn du dann von irgendwelchen Leuten Verrat befürchtest, so verwirf ihnen die Verpflichtung in gleicher Weise. Gewiss, Allah liebt nicht die Verräter. Ja, also, wenn die Partei, mit denen ihr einen Vertrag hattet, wenn diese den Vertrag betrügerisch bricht, dann sollt auch nicht ihr auch heimlich den Vertrag brechen, sondern ihn offiziell vor den Augen auflösen. Ja, weil Allah liebt nicht die Betrüger und Verräter. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, sie könnten zuvorkommen. Sie werden sich mir gewiss nicht entziehen. Und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an kampfbereiten Pferden haben könnt, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt. Allah aber kennt sie. Und was immer ihr auf Allahs Weg ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Ja, die Vorbereitung, die Bereitschaft, die muss da sein, in einem jeden Volk. Ja, jedes Volk auf dieser Welt erzieht seine Bürger, seine Armee, seine Soldaten dazu, kampfbereit, vollen Mutes, in Bereitschaft zu sein. Es gibt Training, die Armee ist in den meisten Ländern verpflichtend. Ja, all dies dient wozu? Und das ist im Islam, in der islamischen Gemeinschaft, wenn es Staaten gibt, damals gab es diesen Staat, ja, dann ist das nicht anders. Die Gemeinschaft wird dazu erzogen, bereit zu sein, nicht zu verzagen, vollen Mutes zu sein, sich vorzubereiten, Bereitschaft zu zeigen, ja, und auch bereitwillig zu geben, was immer man geben kann. Ja, das heißt also, die Zusammenarbeit einer Gemeinschaft, eines Volkes ist also auch wichtig. Viele Dinge sind nicht alleine durchführbar, und dazu wird hier aufgerufen. Allah aber kennt sie. Was immer ihr auf Allahs Weg ausgibt, wird euch im vollen Maß zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, das heißt die Feinde, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Allah. Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Ja, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, Islam lehrt keine Kriegstreiberei. Der Prophet Muhammad SAW war kein Kriegstreiber, sondern ja, sobald sich ihm die Möglichkeit von Frieden geboten hat, sobald die feindliche Seite die Hand ausgestreckt hat für einen Vertrag, für einen Waffenstillstand, um einen Frieden, um irgendeine friedliche Einigung zu bewerkstelligen, war der Prophet SAW direkt mit dabei und ihm wird gesagt, dass ja, die Gefahr von Betrug ist da, dass die vielleicht nur so tun oder den Vertrag bald wieder brechen werden, aber vertraue du auf Allah. Wenn Frieden gewollt wird, dann sollst auch du die Hand ausstrecken zum Frieden. Ja, und wenn dann trotzdem der Betrug passieren sollte, wie es in der nächsten Aya heißt, und wenn sie dich betrügen wollen, gewiss, so ist deine Genüge Allah. Er ist es, der dich mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt hat. Ja, also Allahs Hilfe ja sowieso. Ohne Allahs Hilfe wird ja nichts bewerkstelligt. Aber Allah zeigt dir, dass seine Hilfe manchmal durch bestimmte Mittel gegeben wird. Und welche Mittel sind das? Durch die Hilfe der Gläubigen. Die Gefährten des Propheten SAW waren die Hilfe Allahs, die er dem Propheten SAW gab. Diese große Ehre ist den Gefährten des Propheten SAW gegeben worden, dass sie die Hilfe Allahs für die Sache des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wie die Jünger von Isa, alaihi salam, wie diese ganzen Menschen diese Ehre erfahren haben, die Hilfe Allahs für die Propheten sein zu dürfen. Ja, deswegen, die Gläubigen sollen einander auch Hilfestellung in allen Problemlagen, in allen Situationen, wo man auf Allah vertrauen muss, wo man Hilfe braucht. Ja, wie heißt es in Surat al-Asr wal Asr? Innal insana lafi khusr, wahrlich die Menschen, der Mensch ist im Verlust, außer derjenige, der glaubt und diejenigen, die glauben und gute Werke tun. Und was noch? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, und die sich gegenseitig zur Wahrheit und zur Geduld ermahnen. Ja, das ist die Hilfe von uns einander auch auf eine, natürlich auf die Art und Weise, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam es uns gelehrt hat. Ja, deswegen einander helfen. Schauen auch, wo kann ich in der großen Maschinerie, wo kann ich ein nützlicher Teil sein? Ja, wo kann ich helfen? Wo kann ich, ja, weil helfen heißt auch nicht immer nur das tun, was man gerade möchte oder wozu man gerade Lust hat. Ja, manchmal muss man vielleicht auch etwas tun, was zwar sehr nützlich ist, was vielleicht einem aber gerade nicht so sehr passt oder man hat sich vielleicht was anderes vorgestellt. Ja, es ist auch schon wertvoll, eine kleine Schraube zu sein im großen und ganzen Laufen der Maschinerie. Zum Beispiel im Auto kann keiner sagen, ist der Motor wichtiger oder die Bremse? Beides muss da sein, sonst läuft das Auto nicht. Und die kleinste Schraube an der Bremse, falls die jetzt Schrauben hat, da kenne ich mich nicht so sehr aus, aber ja, der kleinste Einheit an der Bremse ist dann auch genauso wichtig wie die gesamte Maschine an sich zusammengenommen. Und das ist eine wertvolle Sache. Ja, wenn ihr euch erinnert, diese im Hadith heißt es, eine Frau, dessen Name noch nicht mal bekannt ist, die pflegte die Moschee des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zu kehren, zu putzen, zu sauber zu machen. Ja, und sie ist gestorben, ihr Name ist noch nicht mal bekannt, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte nach ihr, ihm wurde gesagt, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sie ist verstorben, wir wollten dich damit nicht belästigen. Und er sagte, zeig mir, wo ihr Grab ist, und ist hingegangen und hat für sie gebetet. Ja, warum? Weil auch das wertvolle Arbeit ist. Ja, wir begehren nicht unsere eigene Größe, sondern wir wollen Allahs Zufriedenheit. Und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können. Aber Allah hat sie zusammengefügt. Gewiss, er ist allmächtig und allweise. Ja, er hat alle die Gläubigen dazu gebracht, zur Zeit des Propheten, die vor der Zeit des Islam in einem ständigen Dauerzustand der kriegerischen Auseinandersetzung gewesen waren. Ja, wenn ihr die Geschichte der Jahiliya, der arabischen Halbinsel, lest, dann ein Stamm gegen den anderen, 50, 60, 70 Jahre lang Fehden untereinander, wegen solchen Dingen wie zum Beispiel einem Kamelwettrennen. Ja, das sind, war Gang und Gäbe zu dieser Zeit. Und trotzdem hat Allah diese Menschen dazu gebracht, all ihre Oppositionen, ihre Unterschiedlichkeiten beiseite zu legen und einig zusammenzuarbeiten für ein Ziel. O Prophet, dein Genüge ist Allah und auch derer von den Gläubigen, die dir folgen. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Ja, weil damals waren die Muslime sehr wenig, im Gegensatz zu den feindlichen Armeen, die drumherum überall waren, vor allem in Mekka. Und ein Angriff nach dem anderen fand statt von den feindlichen Kräften. Und die Muslime hatten nicht nur wenig an Anzahl, sondern auch wenig Mittel. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, wird hier aufgefordert, die Moral der Gläubigen hochzuhalten, sie zu motivieren. Ja, und so ist eine Führungspersönlichkeit. Er bestärkt, er gibt Hoffnung, er macht Mut. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, machte dies auch vor allem, indem er die Gefährten an das Jenseits erinnerte. Bei Badr, bei der Schlacht von Badr zum Beispiel, sagte er, steht auf für ein Paradies, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Und ein Gefährte, radiallahu anhu, fragte dann nochmal in Verwunderung, das Breite wie Himmel und Erde von Jannah? Ja, und er war dabei, Datteln zu essen und warf sie weg und sprang quasi in die Schlacht hinein, wartete nicht mehr ab, um diese Datteln noch zu verspeisen und kämpfte und Allah nahm ihn als einen Märtyrer an. Ja, aber wenn für uns Kleinigkeiten und kleine Dinge schon alles sind, wir dafür nur leben, dann können wir nicht für große Ziele wirklich etwas tun, uns bemühen, dafür ein bisschen schwitzen, ein bisschen arbeiten. Ja, und zu solchen sagt Allah dann also, die Bereitschaft zeigen, die opferbereit auch sind, in jeder Lebenslage. Hier ist die Kriegssituation gemeint und es gibt andere Lebenslagen, wo man auch mal opfern muss, aushalten muss. Ja, in der Alltagsroutine gibt es das auch oft genug. Und Allah sagt, wenn ihr so seid, dann wird auch 20 Standhaften so geholfen, dass sie gegen 200 siegen können. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Also hier sehen wir auch, dass gemäß dem Einsatz kommt dann auch die Hilfe von Allah. Jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegt ist. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen. Und wenn es unter euch 1000 gibt, werden sie 2000 besiegen mit Allahs Erlaubnis. Allah ist mit den Standhaften. Es steht keinem Propheten zu, Gefangene zu haben, bis er den Feind überall im Land schwer niedergekämpft hat. Ihr wollt Glücksgüter des Diesseitigen, aber Allah will das Jenseits. Allah ist allmächtig und allweise. Wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, wahrlich gewaltige Strafe widerfahren. Esst nun von dem, was ihr erbeutet habt, als etwas Erlaubtes und Gutes und fürchtet Allah, gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Bei Badr gab es Kriegsgefangene, wie wir schon erwähnt haben, und über diese gab es verschiedene Ansichten unter den Gefährten, radiallahu anhum. Einige meinten, man solle sie hinrichten lassen, sonst würden sie immer wieder Probleme machen. Einige andere meinten, nein, man solle Lösegeld nehmen und sie freilassen. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, war auch dieser Meinung. Man nahm Lösegeld und ließ sie dann frei. Und Allah erklärte, dass der eigentliche Sinn von dieser Auseinandersetzung bei der Schlacht von Badr war nicht, Güter zu mehren, ja, durch das Nehmen von Lösegeld, Besitz zu vermehren, sondern die Hindernisse in der Etablierung und der freien Wahl der Menschen, eine Religion annehmen zu können. Weil das war ja das große Verbrechen der Feinde von Islam, der Feinde aus Mekka, dass sie von Allahs Weg abhielten. Ja, und deswegen sollte man diese Hindernisse niederkämpfen. Ja, aber Allah erklärt dann in den folgenden Ayat, dass wenn ihr es nun genommen habt, dann nehmt es, esst, verzehrt davon, was halal und gut ist. Ja, auf dem Weg des Kampfes für die Gerechtigkeit und Wahrheit, was ihr da genommen habt, ist in Ordnung zu nehmen, aber der eigentliche Sinn war das nicht. O Prophet, sag zu denen von den Gefangenen, die sich in euren Händen befinden, wenn Allah in euren Herzen etwas Gutes weiß, wird er euch etwas Besseres geben als das, was euch genommen worden ist, und wird euch vergeben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, und unter den Kriegsgefangenen, einige, von denen wir auf jeden Fall wissen, zum Beispiel der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Abbas, der später zum Beispiel den Islam angenommen hat. Ja, und wir sehen hier, wie in dieser Situation sogar noch Da'wah, die Einladung zum Islam, gemacht wird. Ja, dass wenn ihr ablasst von eurer feindlichen Handlung und dann sogar den Islam annehmt, dann hier ist für euch die frohe Botschaft, der positive Signal, dass auch denen, die in der Befeindung sich noch befinden, auch denen noch eigentlich Wohlwollen gezeigt wird. Und wenn sie dich verraten wollen, so haben sie schon zuvor Allah verraten. Und dann hat er euch Macht über sie gegeben. Allah ist allwissend und allweise. Ja, also ihr müsst sie nicht fürchten. Allah hat euch Macht über sie gegeben. Und Allah kann das geben, wann und wem er will. Alles passiert nach der Erlaubnis Allahs. Gewiss, diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abgemüht haben, und diejenigen, die jenen Zuflucht gewährt und ihnen geholfen haben, sie sind einer des anderen Schutzherrn. Zu denjenigen aber, die glauben und nicht ausgewandert sind, habt ihr kein Schutzverhältnis, bis sie auswandern. Ja, das war die Auswanderung von Mekka nach Medina, über die haben wir in Surat An-Nisa auch schon gesprochen. Wenn sie euch jedoch um der euch gemeinsamen Religion willen um Hilfe bitten, dann obliegt euch die Hilfe, außer gegen Leute, zwischen euch und denen ein Abkommen besteht. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ja, wir sehen hier also auch die Einhaltung von Verträgen, selbst wenn es darum geht, jemandem zu helfen, der dieselbe Religion hat wie du. Trotzdem, wenn ein Vertrag da ist, der das verbietet, dann soll man davon auch Abstand nehmen. Ja, das war so dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam befohlen worden. Und diejenigen, die ungläubig sind, sind einer des anderen Schutzherrn. Wenn ihr es nicht tut, wird es im Land Aufruhr und großes Unheil geben. Und diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg abgemüht haben, und diejenigen, die jenen Zuflucht gewährt und geholfen haben, das sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Ja, man kann dem Dien also zweierlei helfen. Die einen haben alles gelassen und sind ausgewandert aus Mekka nach Medina, sind weg von dem, was sie daran gehindert hat, die Religion auszuüben, weg von dem, was sie als Einschränkung empfunden haben in der Ausübung ihrer Religion. Und die anderen haben auch geholfen, sind auch Gläubige, sind auch Helfer der Religion, nämlich wie? Indem sie diesen Menschen, die nichts mehr hatten, gestärkt, unterstützt, geholfen haben, und beide sind somit also als Helfer der Religion von Allah anerkannt worden. Für sie gibt es also Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Und diejenigen, die danach geglaubt haben und ausgewandert sind und sich mit euch abgemüht haben, sie gehören zu euch. Aber die Blutsverwandten stehen einander am nächsten. Dies steht im Buch Allahs. Also die Verwandtschaft ist Verwandtschaft, Blutsverwandtschaft ist Blutsverwandtschaft. Gerade was das Erbe zum Beispiel auch angeht, ist Blut und die Verwandtschaft des Blutes ist rechtlich mehr oder stärker angesehen. Und da ist das Recht einfach verwurzelt in dem Buch von Allah. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Ja, aber was man darüber hinaus an Geschenken oder an Aufmerksamkeiten denen gibt, die Geschwister in der Religion sind, auch das erkennt natürlich Allah an. Ja, und somit kommen wir zu Surah At-Tawbah, die Reue. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bara'atum min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Eine Lossagung von Seiten Allahs und seinen Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. In dieser Sura wird also weitergeführt das Thema, die Argumentation, die in der Sura davor schon angefangen worden war. Sura At-Tawbah wurde ca. 7 Jahre nach Surat Al-Anfal offenbart. Das ist übrigens die einzige Sura, die wir ohne Bismillah ar-Rahman ar-Rahim am Anfang lesen, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dies so getan hat. Sie ist eine der letzten Suren, die noch zu Lebzeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden. Die ersten Verse, so ca. 1 bis 29, werden uns über die, wir können sagen, die Politik der islamischen Gemeinschaft, islamischen Staates, unter der Führerschaft von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die werden uns dargelegt. Und die sind im Jahre 9 Hijra in Kraft getreten. Und wir werden noch erfahren, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dafür gesorgt hat, dass Ali bin Abi Talib radiallahu an extra zu Hajj geschickt wurde, um diese Bekanntmachungen zu verlesen. Ja, damit dort halt so viele Menschen wie möglich diese Bekanntmachung davon erfahren konnten, die größtmögliche Publizität zu erreichen. Der Hintergrund zu dieser Zeit, wir sehen, das war relativ spät in der Geschichte der Muslime, die Muslime hatten bisher gewissenhaft ihre Bedingungen eingehalten und es war so, dass die Götzendiener ihre Verträge immer wieder und immer wieder gebrochen hatten, sobald sie sich nämlich davon einen Vorteil versprachen. Und nach mehrjährigen Erfahrungen dieser Art erwies es sich langsam also als unvermeidlich, solche Verträge aufzukündigen. Nun war auch die Machtstellung und die Etablierung der Muslime auf der arabischen Halbinsel schon gefestigt. Und dies geschah dann also, diese Aufkündigung geschah in angemessener Form mit einer 4-monatigen Kündigungsfrist, über die wir gleich lesen werden. Und es wurde noch all jenen, die ihr Abkommen gewissenhaft erfüllt hatten, wurde noch Gelegenheit gegeben, ihr Bündnis fortzusetzen. Und also die ersten Verse dieser Sura enthalten dann also die endgültige Festlegung der Beziehungen zwischen einerseits islamische Gesellschaft, die sich in Medina und jetzt auch in Mekka auf der gesamten arabischen Halbinsel langsam stabilisiert hatte, und denen, die noch beim Götzendienst verblieben waren, ob es jetzt diese waren, die ein bestehendes Bündnis mit dem Propheten gebrochen hatten, oder andere, die ein zeitlich begrenztes oder einen unbegrenzten Vertrag hatten und ihre Verpflichtungen eingehalten hatten. Dieser Ausdruck der Verse wird dann also die Form einer allgemeinen Bekanntmachung einnehmen, dass für euch gilt jetzt dies und dies, für euch gilt jetzt dies und dies, ihr habt noch diese und diese Frist. Ja, und das werden wir also in diesen ersten paar Versen zusammenlesen. Ja, also der Vers 1 ist also eine Lossagung von Seiten Allahs und seinen Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Nun zieht im Land 4 Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und dass Allah die Ungläubigen in Schande stürzt. Ja, das ist diese 4-monatige Frist. Um eine Bekanntmachung und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt, das ist die Hajj und der Tag von Arafah ist damit gemeint, dass Allah der Verpflichtung gegenüber den Götzendienern ledig ist und auch sein Gesandter. Wenn ihr nun bereut, so ist es besser für euch. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, so wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt, und verkündet denen, die ungläubig sind, schmerzhafte Strafe. Mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt und die es euch in nichts haben fehlen lassen und niemanden gegen euch beigestanden haben. Also die gegen euch nicht feindliche Handlungen, feindliche Stellung bezogen haben, so erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihnen eingeräumten Frist. Also bei denen könnt ihr die Frist einhalten, erfüllt weiter den Vertrag. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Also es ist ein Teil von Gottesfurcht, Verträge einzuhalten. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, das ist dann also für die, die nach dem Vernehmen dieser Frist und die wissen, dass wenn sie innerhalb dieser Frist sich nicht entscheiden und trotzdem auf kriegerischer und feindlicher Handlung bestehen und dort verharren bleiben, dann entsteht eine Kriegssituation, eine Auseinandersetzung ist dann unvermeidbar. Und in dieser Situation sagt Allah also, wenn das dann so ist, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, etc. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Jetzt schaut mal, es ist schon Kriegssituation, das ist für nach Ablaufen der Schutzmonate. Trotzdem sagt Allah, wenn der Götzendiener dich wieder um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Ja, schaut mal, wie viel Möglichkeiten auf Möglichkeiten auf Möglichkeiten immer noch gewährt wird. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Ja, dann soll man ihn noch dorthin bringen, wo er sicher ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen. Ja, und das ist auch wichtig bei diesen Ayat, man kann es nicht oft genug sagen, den Kontext zu bedenken. Ja, den habe ich jetzt auch schon oft genug erwähnt, welcher Kontext gemeint ist, wann, wie und was hier angesprochen wird. Ja, ein kleines Beispiel für Menschen, die das vielleicht schwer verstehen und die sagen, wieso steht doch hier, dann muss das doch immer anwendbar sein oder ja, bedingungslos quasi. Ja, im Koran steht zum Beispiel auch betet. Das bedeutet aber nicht, dass wir ohne Wudu und überall beten, sei es sogar im Bad, ja, sondern nein, wir suchen bestimmte Orte, wir müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Zu bestimmten Zeiten soll man zum Beispiel auch nicht beten, wenn die Sonne auf und untergeht zum Beispiel. Ja, all das muss also da sein, damit dieses Gebot angewendet wird. Ja, das ist nur eine Kleinigkeit jetzt, damit wir ein bisschen versuchen, unsere Einsicht zu weiten. Wie sollte es denn für die Götzendiener bei Allah und bei einem Gesandten einen Vertrag geben? Außer wie diejenigen, mit denen ihr bei der geschützten Gebetsstätte einen Vertrag abgeschlossen habt. Solange sie sich euch gegenüber recht verhalten, verhaltet auch ihr euch ihnen gegenüber recht. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Wie sollte es einen Vertrag geben, wo sie doch, wenn sie die Oberhand über euch bekommen, euch gegenüber weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag beachten? Ja, das war also das Benehmen dieser in den letzten paar Jahren. Also, wie sollte mit diesen noch weiter ein Vertrag gehalten werden, wenn sie immer wieder Ungerechtigkeit und Vertragsbrüche gezeigt haben? Sie stellen euch mit ihren Mündern zufrieden, also reden tun sie schön, aber ihre Herzen weigern sich und die meisten von ihnen sind Frevler. Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis verkauft und damit von seinem Weg abgehalten. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Was sie zu tun pflegten. Sie beachten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag. Das sind die Übertreter. Ja, also nochmal zur Erinnerung, das waren ja die, die jetzt hier bekämpft werden, die nicht nur die Muslime aus ihren Häusern vertrieben, sie dann nach Medina verfolgt und sie immer wieder in eine Kampfhandlung reingezwungen hatten und dann nach Schließen von Verträgen diese Verträge immer wieder gebrochen hatten. Ja, damit das nochmal klar wird. Und das waren die meisten von ihnen Verwandte von den Muslimen, die aus Mekka ausgewandert waren. Ja, und die darüber keine Skrupel hatten, die all dies zu übertreten, damit nochmal klar wird, gegen wen hier also Vertragsaufkündigung mit Frist und mit trotzdem Möglichkeit, Angebot, dass wenn jemand nach der Frist sogar noch das Wort Allahs hören will, dass er das noch hören darf. Ja, all dies wird hier nochmal klar gemacht, dass um was handelt es sich hier eigentlich. Genau. Sie beachten gegenüber den Gläubigen weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag, das sind die Übertreter. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann sind sie eure Brüder in der Religion. Wir legen die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Ja, also das sind dann also die Kriterien auch für Brüderschaftlichkeit in der Religion, für das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten. Das ist also das Minimum, was wir alle tun sollten, uns dazu einander auch ermahnen sollten. Wenn sie ihre Eide aber nach Vertragsabschluss brechen und eure Religion schmähen, dann kämpft gegen die Anführer des Unglaubens. Für sie gibt es ja keine Eide, auf das sie aufhören mögen. Ja, also der Sinn ist also auch nicht, jemanden zu quälen, sondern dass damit aufgehört wird, was ungerecht und Unterjochung anderer ist. Wollt ihr nicht gegen Leute kämpfen, die ihre Eide gebrochen haben und vorhatten, den Gesandten zu vertreiben, sallallahu alaihi wasallam, wobei sie zuerst gegen euch mit Feindseligkeiten anfingen? Fürchtet ihr sie? Aber Allah hat ein größeres Anrecht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr gläubig seid. Kämpft gegen sie. Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Brüste von gläubigen Leuten heilen und den Grimm in ihren Herzen vergehen lassen. Allah nimmt die Reue an, von wem er will. Allah ist allwissend und allweise. Oder meint ihr etwa, dass ihr in Ruhe gelassen werdet, ohne dass Allah zuvor diejenigen kenne, die von euch sich abgemüht und außer Allah, seinem Gesandten und den Gläubigen, keinen Vertrauten genommen haben? Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Es steht den Götzendienern nicht zu, Allahs Gebetsstätten zu bevölkern, wo sie gegen sich selbst Zeugnis ablegen durch den Unglauben. Deren Werke werden hinfällig und im Höllenfeuer werden sie ewig bleiben. Ja, die Mushrikin aus Mekka dienten ja der heiligen Moschee, der Kaaba, die tränkten die Pilger und versorgten sie und pflegten die Moschee und all dies war eine große Ehre bei ihnen und sie hielten sich für sehr berechtigt als Adelsleute, wenn ihr so möchtet, als Führer ihrer Gemeinschaft hielten sie sich für berechtigt und das war gut und richtig so und sie hielten sogar die Muslime für einen Haufen Rebellen. Und Allah sagt aber, dass dabei macht ihr Schirk und ihr macht Unrecht und ihr unterdrückt und ihr brecht Verträge und ihr haltet euch dabei für berechtigt, die Moschee zu bevölkern. Und nein, solchen steht es nicht zu, sondern Tauhid und Gerechtigkeit und all diese Werte müssen da sein. Bemühung für Allah muss da sein. Wie Allah jetzt sagen wird, deren Werke werden hinfällig und im Höllenfeuer werden sie ewig bleiben. Gewiss, Allahs Gebetsstätten bevölkert nur, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Diese aber werden vielleicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Stellt ihr etwa die Tränkung der Pilger und das Bevölkern der geschützten Gebetsstätte den Werken dessen gleich, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt und sich auf Allahs Weg abmüht? Sie sind nicht gleich bei Allah. Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Ja, jemand, der sich abmüht und versucht und bemüht, der kann nicht gleich dem sein, der ein paar Rituale erfüllt, leer von Glauben, kein wahrer Glaube, keine Aufrichtigkeit dahinter und äußerliche Rituale erfüllt, diese sind nicht gleich. Diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abgemüht haben, haben einen größeren Vorzug bei Allah. Das sind die Erfolgreichen. Ja, und das sind die Erfolgreichen in jeder Hinsicht. In jeder Arbeit, die es auf dieser Welt gibt, ist nur der erfolgreich, der sich mit allem, was er hat, seine eigene Person und seinen Besitz investiert für das, was er erreichen möchte. Und das ist bei Allahs Arbeit nicht anders. Ihr Herr verkündet ihnen Barmherzigkeit von sich und Wohlgefallen und Gärten, in denen sie beständige Wonne haben, ewig und auf immer darin zu bleiben. Gewiss, bei Allah gibt es großartigen Lohn. Und das ist Allahs Barmherzigkeit, dass er unsere Bemühungen, die wir ja auch nur schaffen, weil er es uns eingibt und uns hilft und unterstützt, dass er sie trotzdem derart belohnt, dass wir uns wirklich... Wir müssten uns freuen, dass unser Herr es so gut mit uns meint.